Josephine hört die Sirenen. Sie fliegen durch Erinnerung, doch die Erde ruft, sie müssen zurück. Luigi, der Beat der Kindheit, versteckt sich in alten Frequenzen. Doch Wahrheit tanzt im Bass und Blut ruft Blut, die Agent, sie kennt ihre Kind, die kennt ihr. Bring sie zurück nach L.A. Pentagon ruft, die Zeit verrinnt. Melancholie in jedem Beat, die Sterne weinen, wenn Kinder verschwinden. Luigi, der Dieb der Kindheit, versteckt sich in alten Frequenzen. Doch Wahrheit tanzt im Bass und Blut ruft Blut. Die Agent, sie kennt ihre Kinder. Bring sie zurück nach L.A.